Das ist eine Love Story. Wir waren gute Freunde, bis ich mich in dich verliebte. Es ging so weit, dass Freundschaft gegen Liebe siegte. Wir haben viel zusammen gemacht und auch viel gelacht. Der Sonnenuntergang mit dir war für mich eine Pracht. In dieser Nacht, als ich neben dir im Bett lag, erkannte ich, dass ich einfach alles an dir mag. Ich konnte nicht mehr loslassen, wollte dich anfassen, deine Augen zu betrachten, währenddessen Witze machen. Es war ein Traum, aus dem ich nicht mehr aufwachen wollte. Und wenn ich heute daran denke, weiß ich, dass ich heule. Ich vergoss jede Träne nur für dich, weil ich in Erinnerung schwelge, denn ich liebte dich. Irgendwie kamen immer wieder die Gefühle hoch, denn mein Herz füllte sich mit Liebe, denn sie war so groß. Auch wenn ich oft versuchte, mich mit etwas abzulenken, ich konnte gar nicht mehr aufhören, an dich zu denken. Es ist so hart, dich zu sehen ist eine Qual, denn ich frag mich noch bis heute, ob die Liebe zu mir echt war. Denn es tut so weh, dich noch immer zu sehen, oh Mann, ich kann's nicht verstehen. Es ist so hart, dich zu sehen ist eine Qual, denn ich frag mich noch bis heute, ob die Liebe zu mir echt war. Denn es tut so weh, dich noch immer zu sehen, oh Mann, ich kann's nicht verstehen. Du hast nur gespielt, ich hab es ernst mit dir gemeint. Doch ich hab für dich als Lückenfüller vollkommen gereicht. Wir waren gleich, du und ich, wir passten zueinander. Ich war zärtlich und romantisch, war zu dicht beieinander. Wir haben uns geküsst, ich kam mir wie im siebten Himmel vor. Weißt du noch, der Engel, den ich meinte, ging für immer fort. Als ich auf dir lag und dir ins Gesicht sah, fragte ich dich, liebst du mich? Und du sagtest auch noch ja. Ich war so überglücklich, am selben Tag war's weg. Alle Augenblicke, jede Stunde mit dir war versteckt, bis ich auf der Treppe saß und ich sagen hörte, dass du mich nie geliebt hast. War für mich die Welt am Arsch. Es war, als würde man mir Nadeln in mein Herz rammen. Jedes Puzzleteil fand keinen Ausgang. Es hat mir so weh getan. Und als mir die Tränen kamen, dachte ich, wie konntest du so ein kaltes Herz haben? Es ist so hart, dich zu sehen ist eine Qual, denn ich frag mich noch bis heute, ob die Liebe zu mir echt war. Denn es tut so weh, dich noch immer zu sehen, oh Mann, ich kann's nicht verstehen. Es ist so hart, dich zu sehen ist eine Qual, denn ich frag mich noch bis heute, ob die Liebe zu mir echt war. Denn es tut so weh, dich noch immer zu sehen, oh Mann, ich kann's nicht verstehen. Und für deine Mutter war ich der Lieblingsschwiegersohn, weil auch sie erkannte, du und ich, ja, das passte schon. Ich fühlte mich bei dir geborgen, hab mich wohl gefühlt. Ob es auch bei dir so war, war das etwa auch gespielt? Bitte sag mir nicht, dass es dir leid tut, bitte nicht. Merkst du dir nicht, dass du Salz in die Wunden kippst? Unsere Gespräche waren so intensiv, ohne Scherz. Du hast mir oft geschmeichelt, heute hab ich nur noch Schmerz. Denn du hast es tatsächlich geschafft, dass meine Traumfrau sich zu etwas traut, das mir mein Leben versaut. Heute noch sitz ich irgendwo und denke an dich. Dass meine Liebe weggeht, glaubst du doch selber nicht. Womit hab ich das verdient? Was hab ich nur falsch gemacht? Liegt es denn an mir? Ist das der Grund, warum du sowas machst? Auch wenn du lachst, hast du mir mein Herz gebrochen. Doch wenn ich nur deinen Namen nenne, muss mein Herz noch pochen. Es ist so hart, dich zu sehen ist eine Qual, denn ich frag mich noch bis heute, ob die Liebe zu mir echt war. Denn es tut so weh, dich noch immer zu sehen, oh Mann, ich kann's nicht verstehen. Es ist so hart, dich zu sehen ist eine Qual, denn ich frag mich noch bis heute, ob die Liebe zu mir echt war. Denn es tut so weh, dich noch immer zu sehen, oh Mann, ich kann's nicht verstehen.